Erster Teil, das Verhör. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ihr Götter. Halleluja. Halleluja. Götter. Wofür straft ihr mich? Ohne Zweifel, es ist sie wieder, die unbesiegbare, furchtbare Krankheit, die Hemikranie. Halleluja, Hälfte des Kopfes schmerzt. Halleluja, Halleluja. Angetan mit einer blutrot gefütterten weißen Toga erschien mit schlurfendem Reitergang eines frühen Morgens am 14. des Frühlingsmonats Nisan im überdachten Säulengang zwischen den beiden Flügeln des Palastes Herodes des Großen der Prokurator von Judäa, Pontius Pilatus. Es gibt kein Mittel gegen sie, keine Rettung vor ihr. Ich werde versuchen, den Kopf still zu halten. Nichts auf der Welt verabscheute der Prokurator so sehr wie den Geruch von Rosenöl. Und jetzt stand ein schlechter Tag zu erwarten, denn dieser Geruch verfolgte ihn schon seit Tagesanbruch. Es dünkte dem Prokurator, dass die Palmen und Zypressen im Garten Rosengeruch ausströmten und dass auch dem Schweiß- und Ledergeruch seiner Eskorte dieses verfluchte Aroma beigemengt war. Von den Seitengebäuden hinter dem Palast, wo die mit dem Prokurator nach Jerusalem gekommene erste Kohorte der 12. Blitzlegion einquartiert war, zog leichter Rauch über die obere Gartenterrasse in den Säulengang. Und in dem etwas bitteren Rauch, der bezeugte, dass die Köche der Zenturien schon das Mittagsmahl bereiteten, war auch etwas von dem fettigen Rosenduft. Auf dem Mosaikpflaster beim Springbrunnen stand schon ein Sessel für ihn bereit. Ohne jemand anzusehen, ließ sich der Prokurator darauf nieder und streckte die Hand zur Seite. Ehrerbietig legte ihm der Schreiber ein Stück Pergament in die Hand. Der Prokurator warf einen flüchtigen Seitenblick darauf, wobei er eine schmerzliche Grimasse nicht unterdrücken konnte. Dann reichte er es dem Schreiber zurück. Der Untersuchungsgefangene aus Galiläa. Habt ihr die Akte an den Tetrarchen geschickt? Ja, Prokurator. Und? Er hat verweigert, sich zu dem Fall zu äußern und hat das vom Synhedrion verhängte Todesurteil hergeschickt, damit ihr es bestätigt. Führe mir den Angeklagten vor. Alsbald führten zwei Legionäre einen Mann von der Gartenterrasse zum Balkon in der Mitte des Säulengangs und stellten ihn vor den Sessel des Prokurators. Der Mann war mit einem uralten, verschlissenen, blauen Chiton bekleidet. Seinen Kopf bedeckte ein weißer Verband mit einem Riemen um die Stirn. Seine Hände waren auf den Rücken gebunden. Unter dem linken Auge saß ein großer, blauer Fleck. Der Mundwinkel war eingerissen und blutverkrustet. Der Gefangene blickte den Prokurator mit unruhiger Neugier an. Dieser schwieg. Dann fragte er leise auf Aramäisch: Du, also hast das Volk aufgewiegelt. Der Prokurator saß da wie aus Stein. Nur seine Lippen bewegten sich ein wenig, indes er sprach. Das kam daher, dass er Angst hatte, den in höllischem Schmerz lodernden Kopf auch nur zu neigen. Du also hast das Volk aufgewiegelt, den Tempel von Jerusalem zu zerstören? Guter Mensch, glaub mir! Du redest mich mit guter Mensch an. Du irrst. In Jerusalem flüstert man sich zu. Ich sei ein grausames Ungeheuer. Und das ist vollkommen richtig. Centurio Rattenschlechter zu mir. Jedermann schien es, dass der Säulengang sich verdunkelte, als der Centurio Marcus, von der ersten Zenturie genannt Rattenschlechter, vor dem Prokurator Aufstellung nahm. Rattenschlechter überragte auch den größten Soldaten der Legion noch um Haupteslänge und hatte so breite Schultern, dass er die noch niedrig stehende Sonne verdeckte. Der Prokurator sprach den Centurio auf Lateinisch an. Dieser Verbrecher nennt mich guter Mensch. Führt ihn auf einen Moment hinweg und erklärt ihm, wie man mit mir zu reden hat. Aber schlagt ihn nicht zum Krüppel. Der Prokurator wäre am liebsten aufgestanden und hätte die Schläfe unter den Wasserstrahl gehalten. Aber er wusste, das würde ihm nicht helfen. Marcus Rattenschlechter führte den Gefangenen aus dem Säulengang in den Garten, nahm dem Legionär, der zu Füßen einer Bronzestatue stand, die Peitsche aus der Hand und schlug sie, ohne sonderlich weit auszuholen, dem Arrestanten um die Schulter. Seine Bewegung war leicht und lässig, aber der Gefesselte stürzte sofort zu Boden, als habe man ihm die Beine abgehauen, schnappte nach Luft, die Farbe wich aus seinem Gesicht und seine Augen blickten irr. Nur mit der linken Hand, leicht, wie einen leeren Sack, hob Marcus den Gestürzten hoch, stellte ihn auf die Füße und sagte, die aramäischen Wörter schlecht aussprechend: Römischer Prokurator ist Hegemann. Keine anderen Wörter sagen. Still stehen. Du mich verstanden? Oder soll ich schlagen? Ich habe dich verstanden. Schlag mich nicht! Name. Mein Name? Meiner ist mir bekannt. Stell dich nicht dümmer, als du bist. Den deinen will ich wissen. Jeschua. Hast du einen Beinamen? Ja, Nazri. Woher bist du gebürtig? Aus der Stadt. Gamala. Von wem stammst du ab? Das weiß ich nicht genau. Ich kann mich meiner Eltern nicht erinnern. Man hat mir gesagt, mein Vater sei ein Syrer gewesen. Wo bist du zu Hause? Ich habe kein Zuhause. Ich ziehe von Stadt zu Stadt. Das hättest du auch mit einem Wort sagen können. Du bist ein Vagabund. Hast du Verwandte? Ich habe niemanden. Ich bin allein auf der Welt. Kannst du lesen und schreiben? Ja. Beherrschst du noch eine Sprache außer der aramäischen? Ja, die griechische. Eines der geschwollenen Lider hob sich. Ein vom Schmerz verschleierter Blick heftete sich auf den Gefangenen. Das andere Auge blieb geschlossen. Pilatus sagte auf Griechisch: Also, du hattest die Absicht, den Tempel zu zerstören und das Volk dazu aufgewiegelt. Nie im Leben, Hegemon, habe ich die Absicht gehabt, den Tempel zu zerstören, und ich habe auch niemanden zu solch sinnlosem Tun angestiftet. Die verschiedensten Menschen strömen zum Fest in diese Stadt. Unter ihnen sind Magier, Astrologen, Wahrsager und Mörder. Ja. Es sind aber auch Lügner unter ihnen. Du zum Beispiel bist ein Lügner. Da steht es deutlich geschrieben. Er hat das Volk aufgewiegelt, den Tempel zu zerstören. So bezeugen es die Leute. Diese guten Menschen, Hegemon, haben nichts begriffen und verwirren. Alles, was ich gesagt habe, ich fange an zu befürchten, dass diese Verwirrung noch sehr lange währen wird. Alles rührt daher, dass er falsch aufschreibt, was ich sage. Ich wiederhole dir aber zum letzten Mal, hör auf, den Verrückten zu spielen, Schächer. Es steht nicht viel über dich geschrieben. Aber es reicht hin, dich zu hängen. Nein, Hegemon, da läuft einer unablässig mit dem Ziegenpergament hinter mir her und schreibt, ich habe einmal hineingeschaut und war entsetzt. Nichts von all dem, was dort geschrieben steht, habe ich gesagt, angefleht, habe ich ihn. Verbrenne dein Pergament, ich bitte dich. Er aber hat es mir aus der Hand gerissen und ist davongelaufen. Wer ist der Mann? Levi! Matthäus, er war Zolleinnehmer und ich bin ihm zum ersten Mal auf der Straße nach Bethanien begegnet, da wo die Ecke eines Feigengartens hervortritt, und wir kamen ins Gespräch. Zuerst behandelte er mich feindselig und beleidigte mich sogar, das heißt, er wähnte mich zu beleidigen, indem er mich Hund nannte. Ich finde nichts Hässliches an diesem Tier, um über dieses Wort beleidigt zu sein, aber nachdem er mich angehört hatte, wurde er freundlicher. Zum Schluss warf er das Geld auf die Straße und sagte, er wolle mit mir ziehen. Oh, du Stadtjerschaleim, was bekommt man in dir nicht alles zu hören? Habt ihr es vernommen? Ein Zöllner wirft Geld auf die Straße. Er sagt, das Geld sei ihm fortan verhasst. Seither ist er mein Begleiter. Mit gefletschten Zähnen sah der Prokurator den Gefangenen an. Dann blickte er zur Sonne, die unaufhaltsam über den Pferdestandbildern des fernen Hippodroms rechts unten aufstieg, und plötzlich dachte er in würgender Qual, dass es das Einfachste wäre, diesen sonderbaren Schächer aus dem Säulengang zu jagen und nur die beiden Worte zu sprechen: Hängt ihn! Er könnte auch die Eskorte davon jagen, aus dem Säulengang sich in den Palast begeben, das Gemach verdunkeln lassen, sich niederlegen, kaltes Wasser verlangen, mit kläglicher Stimme den Hund Banga rufen und sich bei ihm über die Hemikranie beklagen. Und lockend durchzuckte der Gedanke an Gift den kranken Kopf des Prokurators. Mit trüben Augen blickte er den Gefangenen an und schwieg einige Zeit. Qualvoll überlegte er, warum der Mann mit dem von Schlägen verunstalteten Gesicht in der erbarmungslosen morgendlichen Sonnenglut Jerschalaims vor ihm stand. Und was für überflüssige Fragen er ihm stellen sollte. Levi Matthäus? Ja, Levi Matthäus! Aber etwas vom Tempel musst du doch der Menge auf dem Bazar gesagt haben. Hegemon! Ich habe gesagt, der Tempel des alten Glaubens werde einstürzen und ein neuer Tempel der Wahrheit werde emporwachsen. Ich habe mich so ausgedrückt, damit es verständlicher sei. Warum hast du auf dem Bazar das Volk verwirrt? Landstreicher, in den du ihm von der Wahrheit sprachst, von der du doch gar keine Vorstellung hast. Was ist denn die Wahrheit? Und dabei dachte der Prokurator, o ihr Götter, ich stelle ihm Fragen, die mit der Verhandlung nichts zu tun haben. Mein Verstand gehorcht mir nicht mehr. Wieder gaukelte vor ihm die Schale mit dunkler Flüssigkeit. Gift möchte man nehmen. Gift. Wahrheit ist vor allem, dass dir der Kopf schmerzt und er schmerzt so heftig, dass du, Kleinmütchen, den Tod denkst. Du hast nicht nur kaum noch die Kraft, mit mir zu sprechen, sondern es fällt dir sogar schon schwer, mich anzusehen. Ich bin jetzt, ohne es zu wollen, dein Peiniger, und das betrübt mich. Du kannst kaum noch einen Gedanken fassen und träumst nur davon, dass dein Hund kommt. Offenbar das einzige Wesen, an dem du hängst. Aber deine Qualen werden gleich beendet sein. Dein Kopfweh wird vergehen. Der Schreiber stockte mitten im Wort und glotzte den Gefangenen mit weit aufgerissenen Augen an. Pilatus hob den Märtyrerblick zu dem Gefangenen und sah, dass die Sonne schon ziemlich hoch über dem Hippodrom stand, ein Strahl in den Säulengang drang und auf die ausgetretenen Sandalen Jeschuas zukroch, der der Sonne auswich. Da erhob sich der Prokurator von seinem Sessel, presste den Kopf in die Hände und Verstörtheit spiegelte sich auf seinem glatt rasierten, gelblichen Gesicht. Er bezwang sie jedoch mit Willenskraft und setzte sich wieder. Siehst du, es ist schon vorbei. Das freut mich sehr. Ich würde dir raten, Hegemon, für kurze Zeit den Palast zu verlassen und in der Umgebung spazieren zu gehen. Vielleicht in den Gärten auf dem Ölberg. Das Gewitter kommt spät erst. gegen Abend ein Spaziergang täte dir gut und ich würde dich mit Vergnügen begleiten. Mir sind neue Gedanken gekommen, die dich, so glaube ich, interessieren könnten und ich würde sie dir gerne mitteilen, zumal du den Eindruck eines sehr gescheiten Menschen machst. Der Schreiber wurde totenbleich und ließ die Pergamentrolle fallen. Das Schlimme ist nur, dass du zu verschlossen bist und den Glauben an die Menschen verloren hast. Du musst doch zugeben, dass es nicht angeht, alle Zuneigung einem Hund zu schenken. Dürftig ist dein Leben, Hegemon. Der Schreiber dachte nur noch darüber nach, ob er seinen Ohren trauen sollte oder nicht. Aber er musste es wohl. Nun versuchte er sich auszumalen, in welch neuartiger Form die Wut des jähzornigen Prokurators angesichts dieser unerhörten Frechheit des Gefangenen ausbrechen würde. Und das vermochte er sich nicht vorzustellen, obwohl er den Prokurator gut kannte. Da ertönte abgerissen, heiser die Stimme des Prokurators, der auf Lateinisch sagte: Nimm ihm die Fesseln ab. Einer der Legionäre seiner Eskorte stieß die Lanze auf den Boden, übergab sie einem anderen, trat herzu und löste dem Arrestanten die Schnur. Der Schreiber hob die Rolle auf und beschloss, einstweilen nichts mehr zu notieren und sich über nichts mehr zu wundern. Gestehe, fragte Pilatus leise auf Griechisch. Du bist ein großer Arzt. Nein, Prokurator, ich bin kein Arzt. Ich habe dich noch nicht danach gefragt, aber kannst du vielleicht auch Latein? Ja. Die gelblichen Wangen des Pilatus röteten sich ein wenig und er fragte auf Lateinisch: Woher weißt du, dass ich meinen Hund rufen wollte? Das ist ganz einfach. Du führtest die Hand durch die Luft, als wolltest du ihn streicheln und deine Lippen. Ja. Schweigen trat ein. Dann stellte Pilatus eine Frage in griechischer Sprache. Du bist also Arzt. Nein, nein, glaub mir, ich bin kein Arzt. Nun gut, wenn du das geheim halten willst, so tue es. Es hat mit deinem Fall nichts zu tun. Du behauptest also, du hättest niemanden angestiftet, den Tempel zu zerbrechen oder niederzubrennen oder auf noch andere Art zu zerstören. Hegemon, habe niemanden zu solchem Tun aufgewiegelt. Ich wiederhole es. Sehe ich denn wie ein Schwachsinniger aus? Wie ein Schwachsinniger siehst du nicht aus. So schwöre, dass es nicht stimmt. Wobei, soll ich schwören? Meinetwegen bei deinem Leben. Bei ihm zu schwören ist höchste Zeit, denn wisse, es hängt an einem Haar. Du meinst doch nicht, dass du es dort aufgehängt hättest, Hegemon? Falls doch, so irrst du sehr. Ich kann jedenfalls dieses Haar durchschneiden. Auch darin irrst du. Du wirst zugeben, dass es doch wohl nur der durchschneiden kann, der es aufgehängt hat. So, so. Jetzt bezweifle ich nicht mehr, dass die müßigen Gaffer dir in ihr Schaleim nachgelaufen sind. Ich weiß nicht, wer deine Zunge aufgehängt hat, aber sie ist trefflich aufgehängt. Aber sage mir, ist das richtig, dass du durch das Susa-Tor in ihr Schaleim eingezogen bist, auf einem Esel reitend, begleitend vom Böbel, der dich schreiend begrüßte wie einen Propheten? Ich habe ja gar keinen Esel! Hegemon, wohl bin ich durch Susator in Jerusalem eingezogen, jedoch zu Fuß. Und in meiner Begleitung war nur Levi, Matthäus und niemand hat mich schreiend begrüßt, denn mich hat ja in Jerusalem kein Mensch gekannt. Sind dir folgende Namen bekannt? Dismas, Gestas und Varavan? Diese guten Menschen kenne ich nicht. Ist das wahr? Es ist wahr! Sag mir doch, warum du immer wieder von guten Menschen sprichst. Nennst du jeden so? Jeden bösen Menschen gibt es nicht auf der Welt. Das höre ich zum ersten Mal. Aber vielleicht weiß ich zu wenig vom Leben. In welchem griechischen Buch hast du das gelesen? In keinem. Mein Verstand ist von selbst darauf gekommen. Ah, und das predigst du? Ja. Nehmen wir zum Beispiel den Centurio Marcus, genannt Rattenschlechter. Ist er auch ein guter Mensch? Ja, freilich. Ist er unglücklich. Gute Menschen haben ihn verunstaltet, deshalb ist er grausam. Untatherzig geworden. Es wäre aufschlussreich zu erfahren, wer ihn so entstellt hat. Ja, gern teile ich dir das mit, denn ich war dabei. Gute Menschen, gute Menschen hatten sich auf ihn gestürzt, wie die Hunde auf den Bären. Germanen waren es, und sie klammerten sich an seinen Hals, seine Arme, seine Beine. Sein Fußtruppenmanipel war in einen Hinterhalt geraten und wäre nicht von der Flanke her die Reiter-Turmada zugestoßen. Übrigens, ich befehligte, so hättest du, Philosoph, nicht mit ihm sprechen können. Es war in der Schlacht von Idis Daviso im Tal der Jungfrauen. Wenn ich mehr mit ihm sprechen könnte, so würde es sich sehr ändern, dessen bin ich gewiss. Ich nehme an, es würde dem Legaten der Legion wenig Freude bereiten, wenn es dir einfiele, mit seinen Offizieren oder Soldaten zu sprechen. Übrigens wird es glücklicherweise nicht dazu kommen. Und der Erste, der dafür sorgen wird, bin ich. In diesem Moment flitzte eine Schwalbe in den Säulengang herein, beschrieb unter der goldenen Decke einen Kreis, schoss herab, wobei sie mit spitzem Flügel das Gesicht einer Bronzestatue in einer Nische fast streifte und verschwand dann hinter einem Säulenkapitell. Vielleicht wollte sie dort ihr Nest ankleben. Während sie flog, fügte sich in dem nunmehr hellen und leichten Kopf des Prokurators eine Formulierung. Sie lautete etwa so: Der Hegemon habe den Fall des wandernden Philosophen Jeschua, genannt Hanatsri, geprüft und keinen verbrecherischen Tatbestand gefunden. Insonderheit sei nicht der geringste Zusammenhang zwischen den Taten des Jeschua und den jüngsten Unruhen in Jerusalem zu finden. Der wandernde Philosoph habe sich als gemütskrank erwiesen und infolgedessen könne der Prokurator die vom kleinen Synedrion verhängte Todesstrafe nicht bestätigen. Da jedoch die unvernünftigen, utopischen Reden dieses Nazri in Jerusalem zum Aufruhr führen könnten, entferne ihn der Prokurator aus Jerusalem und verurteile ihn zur Haft im Caesarea Stratons am Mittelländischen Meer, das heißt in seiner Residenz. Dies musste er nun dem Schreiber diktieren. Die Flügel der Schwalbe flitzten dicht über den Kopf des Hegemons hinweg. Der Vogel flog taumelig auf das Becken des Springbrunnens zu und sauste dann ins Freie. Der Prokurator hob den Blick zu dem Gefangenen und sah neben diesem eine Staubsäule auflodern. »Ist das alles über ihn?«, fragte Pilatus den Schreiber. »Leider nein«, antwortete der unerwartet und überreichte Pilatus ein anderes Pergament. »Was gibt's denn noch?« erkundigte sich Pilatus stirnrunzelnd. Nachdem er das Pergament gelesen hatte, verfärbte er sich. Ob ihm dunkles Blut ins Gesicht und zum Hals strömte oder ob etwas anderes geschah, jedenfalls verlor seine Haut die gelbe Farbe und wurde braun. Und die Augen schienen ihm aus dem Kopf zu treten. Wahrscheinlich war das Blut schuld, das ihm zu den Schläfen floss und dort zu pochen begann. Jedenfalls geschah etwas mit seinem Sehvermögen. So deuchte ihn, dass der Kopf des Arrestanten davonglitte und ein anderer an seine Stelle träte. Auf diesem kahlen Kopf saß ein goldener Reif mit wenigen Zacken. Auf der Stirn zerfraß ein rundes Geschwür die Haut. Es war mit Salbe bestrichen. Ein eingesunkener, zahnloser Mund mit herabhängender, launischer Unterlippe. Pilatus war, als seien die rosa Säulen des Balkons und die fernen Dächer von Jerusalem unterhalb des Gartens verschwunden und als sei alles ringsum im dichten Grün der Gärten von Capri versunken. Auch mit seinem Gehör hatte sich etwas Merkwürdiges begeben. In der Ferne schienen leise und drohend Trompeten zu schmettern und ganz deutlich vernahm er die näselnde Stimme, die hochmütig und langgezogen sprach: Das Gesetz über Majestätsbeleidigung. Kurze, zusammenhanglose und ungewöhnliche Gedanken jagten sich in seinem Kopf. Er ist verloren. Dann, wir sind verloren. Auch ein ganz absurder Gedanke war dabei. Der Gedanke an etwas wie Unsterblichkeit, die jedoch unerträgliche Schwermut weckte. Pilatus raffte sich zusammen und verscheuchte die Vision. Sein Blick kehrte zu den Säulen zurück. Und wieder waren vor ihm die Augen des Arrestanten. Höre, Natsri. Hast du schon einmal was über den großen Kaiser gesagt? Antworte. Hast du etwas gesagt? Oder hast du nicht? Es ist leicht und angenehm, die Wahrheit zu sagen. Ich will nicht wissen, ob es dir angenehm oder unangenehm ist, die Wahrheit zu sagen. Du musst sie ohnehin sagen. Wenn du sie aber sagst, so wäge jedes Wort ab. Es sei denn, du sehnst dich nach einem nicht nur unvermeidlichen, sondern auch qualvollen Tod. Niemand weiß, was im Prokurator von Judäa vorging, aber er erlaubte sich, die Hand zu heben, als wolle er sich vor den Sonnenstrahlen beschirmen, um hinter der Hand, wie hinter einem Schild, dem Arrestanten einen bedeutungsvollen Blick zuzuwerfen. Also antworte, kennst du einen gewissen Judas aus Kiriath? Und was, wenn überhaupt, hast du ihm über den Kaiser gesagt? Das war so vorgestern. Abend lernte ich beim Tempel einen jungen Menschen kennen, der sich Judas aus der Stadt Kiriath nannte. Er lud mich in sein Haus in der Unterstadt ein und bewirtete mich. Ein guter Mensch. Ein sehr guter und wissbegieriger Mensch. Er bekundete größtes Interesse für meine Gedanken und nahm mich herzlich auf. Er zündete die Öllämpchen an. Ja, er bat mich, ihm meine Ansicht über die Staatsmacht mitzuteilen. Dieser Frage maß er große Wichtigkeit bei. Und was hast du ihm gesagt? Oder wirst du mir antworten, du habest es vergessen? Ich habe ihm unter anderem gesagt, dass von jeder Staatsmacht den Menschen Gewalt geschehe und dass eine Zeit kommen werde, in der kein Kaiser noch sonst jemand Macht hat. Der Mensch wird eingehen in das Reich der Wahrheit und Gerechtigkeit, wo es keiner Macht mehr bedarf. Weiter. Weiter war nichts in diesem Moment. Stürmten Häscher herein, banden mich und führten mich in den Kerker. Auf der Welt gab es noch nie eine größere und für die Menschen bessere Macht, und es wird auch nie eine geben als die Macht des Kaisers Tiberius. Nicht an dir, du hirnloser Verbrecher, ist es, über sie zu rechten. Weg! Bitte Eskorte aus dem Säulengang! Lasst mich mit dem Verbrecher allein! Hier geht es um eine Staatsangelegenheit. Die Eskorte hob die Lanzen, verließ mit rhythmisch stampfenden Eisen beschlagenen Kaligas den Säulengang und begab sich in den Garten, gefolgt von dem Schreiber. Das Schweigen unter den Säulen wurde eine Zeit lang nur vom Sang des Wassers im Springbrunnen unterbrochen. Pilatus sah, wie sich über dem Speier ein Teller aus Wasser formte, wie seine Ränder abbrachen und in Strahlen niederflossen. Ich sehe, es ist Leid daraus entstanden, dass ich mit diesem Jüngling aus Kiriath gesprochen habe. Ich ahne, Hegemon, dass ihm ein Unglück widerfahren wird, und er dauert mich sehr. Ich glaube, es gibt jemanden auf der Welt, der dich mehr dauern müsste als Judas aus Kiriath und dem weit Schlimmeres widerfahren wird als ihm. Du meinst also, Markus Rattenschlechter, der kalte und überzeugte Henker, soll dann die Menschen, die dich, wie ich sehe, deiner Predigten wegen misshandelt haben, desgleichen die Schächer Dismas und Gestas, die mit ihren Spießgesellen 4 Soldaten getötet haben, und endlich dieser schmutzige Verräter Judas, sie alle seien gute Menschen? Ja! Und das Reich der Wahrheit wird kommen. Es wird kommen, Hegemann! Niemals! Schlagt sie! Gott! Schlagt sie! Der Riese Gott. Rattenschlechter ist in Gefahr! Gott! Du! Glaubst du an irgendwelche Götter? Gott ist Gott. An ihn glaube ich. So bete zu ihm. Bete fleißig. Es wird nicht helfen. Hast du ein Weib? Nein, ich bin allein. Verhasst ist mir die Stadt. Wärst du vor deiner Begegnung mit Judas aus Kiriath erstochen worden, so wäre das wahrlich besser. Lass mich frei, Hegemoni! Siehe, dass man mich töten will! Meinst du, Unselige, ein römischer Prokurator werde einen Menschen freilassen, der gesagt hat, was du gesagt hast? Oh, ihr Götter, oder glaubst du, ich möchte deine Stelle einnehmen? Ich teile deine Gedanken nicht. Höre, wenn du von diesem Moment an noch ein einziges Wort zu anderen sagst, so nimm dich vor mir in Acht. Ich wiederhole. Nimm dich vor mir in Acht. Hegemann! Schweig! Pilatus' wütender Blick folgte der Schwalbe, die wieder durch die Säulenhalle schwirrte. Zu mir! Nachdem der Schreiber und die Eskorte auf ihre Plätze zurückgekehrt waren, erklärte Pilatus, er bestätige das Todesurteil, das die Versammlung des kleinen Synedrion über den Verbrecher Jeschua Hanazri verhängt habe. Und der Schreiber hielt Pilatus Worte fest. Vor liegt der Kerber, liegt gebunden mit der Strick. Hoch in Himmel fliegt der Feuiger, flieht den Dreizer. Hin und zurück. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht, lacht der Opa Tocker ganzen und eine halbe Nacht. Donnei, donnei, donnei, donnei, donnei, donnei, donnei. Die Sonne, die schon seit Tagen mit ungewöhnlicher Wut auf Jerusalem herniedergebrannt ist, hat noch nicht ihren höchsten Punkt erreicht, als sie auf der oberen Terrasse des Gartens bei den beiden weißen Marmorlöwen, die die Treppe bewacht haben, zusammengetroffen sind. Der Prokurator und der Präsident des Synedrion, der hohe Priester von Judäa, Josef Kaiphas. Es ist still gewesen im Garten. Es war still im Garten, Als aber der Prokurator aus dem Säulengang heraustrat, auf die vom Sonnenlicht übergossene obere Gartenterrasse mit ihren Palmen auf ungefügen Elefantenbeinen, auf die Terrasse, von der aus sich die ganze ihm verhasste Stadt Jerusalem seinen Blicken darbot, mit ihren Hängebrücken, ihren Festungen und vor allem dem unbeschreibbaren Marmorblock mit den goldenen Drachenschuppen statt eines Daches, dem Tempel von Jerusalem. Da vernahm sein scharfes Gehör von weit unten, wo eine Mauer die unteren Terrassen des Palastgartens vom Stadtplatz trennte, ein tiefes Grollen, über dem sich von Zeit zu Zeit dünne Laute aufschwangen, die wie Stöhnen oder wie Schreie klangen. Der Prokurator wusste, dass dort auf dem Platz schon eine gewaltige Menschenmenge versammelt war, erregt über die jüngsten Unruhen, dass sie ungeduldig der Urteilsverkündung harrte und Wasserverkäufer ihre Ware ausschrien. Der Prokurator begann damit, dass er den Hohepriester in den Säulengang bat, um der erbarmungslosen Glut zu entrinnen. Doch Kaiphas entschuldigte sich höflich und erklärte, das könne er am Tag vor dem Fest nicht tun. Pilatus zog die Kapuze über seinen schon kahl werdenden Kopf und eröffnete das Gespräch, das auf Griechisch geführt wurde. Er habe, sagte er, den Fall des Jeschua Hanazri untersucht und das Todesurteil bestätigt. Somit sei die Todesstrafe, die noch heute vollstreckt werden solle, über 3 Schächer verhängt: Dismas, Gestas und Varavan. Und außerdem über diesen Jeschua Hanazri. Die beiden ersten, die sich unterfangen hätten, das Volk wieder den Kaiser aufzuwiegeln, seien von der römischen Macht im Kampf festgenommen worden und unterstünden dem Prokurator. Mithin könne über sie nicht gesprochen werden. Die beiden anderen aber, Varavan und Jeschua Hanazri, seien von der Jerusalemer Behörde gefasst und vom Synedrion verurteilt worden. Nach Gesetz und Sitte müsse einer dieser beiden Verbrecher zu Ehren des bevorstehenden Osterfestes freigelassen werden. Er, der Prokurator, wünsche zu wissen, welchen der beiden Verbrecher das Synedrion freizulassen gedenke: Varavan oder Jeschua Hanazri. Kaiphas neigte den Kopf zum Zeichen, dass er verstanden habe. Das Synedrion bittet, Varavan freizulassen. Ich gestehe, dass diese Antwort mich erstaunt. Ich fürchte, das ist ein Missverständnis. Pilatus erklärte sich näher. Die römische Macht wolle keineswegs die Rechte der hiesigen geistlichen Macht antasten, das sei dem Hohenpriester auch wohl bekannt. Aber in diesem Falle liege doch wohl ein Irrtum vor, an dessen Behebung die römische Macht selbstverständlich interessiert sei. In der Tat, die Verbrechen Varavans und Hanazris seien an Schwere gar nicht vergleichbar. Werde der Letztere, ein offenkundig Verrückter, dummer Reden geziehen, die das Volk in Jerusalem und in anderen Orten verwirrt hätten, so sei der Erstere bedeutend schwerer belastet. Nicht genug, dass er sich offener Aufwiegelei habe zu Schulden kommen lassen, habe er zudem beim Versuch, ihn festzunehmen, einen Wächter getötet. Varavan sei unvergleichlich gefährlicher als Hanazri. Angesichts des Dargelegten bittet der Prokurator den Hohenpriester, den Beschluss zu überprüfen und denjenigen der beiden Verurteilten freizulassen, der minder gefährlich sei. Ohne Zweifel Hanazri. So sei es doch. Kaiphas erwiderte mit leiser, doch fester Stimme, dass Synedrion habe den Fall sorgfältig geprüft und teile abermals mit, es wolle Varavan freilassen. Wie? Trotz des Einspruchs von mir, in dessen Person die römische Macht spricht. Hoher Priester, wiederhole das ein drittes Mal. Ich teile zum dritten Mal mit, dass wir Varavan freilassen werden. Alles war zu Ende. Es gab nichts mehr zu besprechen. Hanazri verschwand für immer und niemand mehr war da, die bösen Schmerzen des Prokurators zu lindern, gegen die es kein Mittel gab, denn den Tod. Allein nicht dieser Gedanke beschäftigte Pilatus jetzt. Die unbegreifliche Schwermut, die ihn schon auf dem Balkon heimgesucht hatte, durchdrang ihn ganz. Er versuchte, eine Erklärung dafür zu finden, und es wurde eine seltsame Erklärung. Verschwommen dünkte es ihn, er habe mit dem Verurteilten nicht zu Ende gesprochen, ihn vielleicht auch nicht zu Ende angehört. Pilatus verscheuchte den Gedanken, der ebenso rasch verflog, wie er gekommen war. Er verflog und die Schwermut blieb unerklärlich. Denn der blitzartig aufgetaucht und alsbald wieder erloschene andere Gedanke, Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit ist gekommen, konnte sie schließlich nicht erklären. Wessen Unsterblichkeit war gekommen? Das begriff der Prokurator nicht. Doch der Gedanke an diese rätselhafte Unsterblichkeit machte ihn trotz der Sonnenglut frösteln. Nun gut. Es sei so. Er blickte um sich, umfasste mit einem Blick die ihm sichtbare Welt und wunderte sich über die eingetretene Veränderung. Der rosenschwere Strauch war verschwunden und verschwunden waren auch die Zypressen, die die obere Gartenterrasse säumten. Und der Granatapfelbaum und die weiße Statue im Grün und das Grün selbst. Stattdessen trieb dort purpurroter Schlamm und in dem Schlamm wiegten sich Algen und bewegten sich irgendwohin und mit ihnen bewegte sich Pilatus. In sich trug er würgend und sengend den furchtbarsten Zorn, den es gibt, den Zorn der Ohnmacht. Eng ist mir. Eng ist mir. Es ist schwül. Wir werden ein Gewitter bekommen. Oh. Schlimm ist der Monat Nisan in diesem Jahr. Nein, es rührt nicht daher, dass es schwül ist. Mit dir ist es mir zu eng, Kaiphas. Hüte dich, Hoherpriester. Was höre ich, Prokurator? Du drohst mir nach einem gefällten Urteil, das du selbst bestätigt hast. Wie kann das sein? Wir sind es gewohnt, dass der römische Prokurator seine Worte abwägt, bevor er sie spricht. Es hat uns doch nicht etwa jemand zugehört, Hegemon. Was? Was redest du, Hoherpriester? Wer sollte uns hier hören? Gleiche ich etwa dem jungen Vagabunden und heiligen Narren, der heute gerichtet wird? Bin ich denn ein Knabe, Kaiphas? Ich weiß, was ich sage und wo ich es sage. Der Garten ist sorgfältig bewacht, der Palast ebenso. Und nicht einmal eine Maus könnte hereinschlüpfen. Auch dieser Mann könnte es nicht. Wie heißt er doch? Aus der Stadt Kiryat. Übrigens, kennst du ihn, hoher Priester? Wenn so einer hier eindränge, er würde es bitterlich bereuen, das glaubst du mir doch. So wisse denn, Hoherpriester, dass du fortan keine Ruhe mehr haben wirst. Du nicht und auch dein Volk nicht. Das sage ich dir. Ich, Pontius Pilatus, Ritter der goldenen Lanze. Ich weiß es sehr wohl. Das Volk von Judäa weiß, dass du es mit grimmigem Hass verfolgst und ihm noch viele Qualen zufügen wirst. Aber verderben kannst du es nicht. Gott wird es behüten. Er wird uns hören. Und auch der allmächtige Kaiser wird uns hören und uns schützen. Vor dem Verderber Pilatus. Oh nein. Gar zu oft hast du dich beim Kaiser über mich beklagt, Kaiphas. Doch jetzt ist meine Stunde gekommen. Jetzt geht von mir eine Botschaft ab, aber nicht an den Statthalter in Antiochia und nicht nach Rom, sondern nach Capri, an den Imperator. Die Botschaft, dass ihr notorische Meuterer in Jerusalem der Todesstrafe entzieht. Nicht Wasser aus dem Salomonsteich wird dann fließen in Jerusalem, wie ich es vorhatte, zu eurem Nutzen. Nein, nein, nicht Wasser. Vergiss nicht, dass ich euretwegen die Schilde mit dem kaiserlichen Emblem von der Wand nehmen, Truppen verlegen und selber herkommen musste, um hier bei euch nach dem Rechten zu sehen. Merke dir, du hoher Priester, wirst hier in Jerusalem nicht nur eine Kohorte erblicken, nein, die ganze Donnerlegion wird vor die Stadtmauer rücken, arabische Reiterei wird kommen, bitteres Weinen und Wehklagen wirst du hören. Dann wirst du an den geretteten Varavan denken und bedauern, dass du den Philosophen, der den Frieden verkündet, in den Tod geschickt hast. Glaubst du, Prokurator, selber an das, was du sagst? Nein, du glaubst nicht daran. Es ist kein Frieden, was dieser Volksverführer uns nach Jerusalem gebracht hat. Und du, Ritter, weißt das sehr wohl. Du wolltest ja Jeschua nur deshalb freilassen, damit er das Volk aufwiegle und den Glauben schmähe. Und das Volk unter die römischen Schwerter! Führe. Ich aber, der Hohepriester von Judäa, werde zeitlebens den Glauben und das Volk schützen. Hörst du, Pilatus? Höre genau hin. Prokurator. Hörst du, Prokurator? Willst du mir wirklich sagen, dass dies alles der erbärmliche Schächer Varavan hervorgerufen hat? Der Prokurator wischte mit dem Handrücken den kalten Schweiß von der Stirn. Er blickte zu Boden, dann blinzelte er zum Himmel, sah die glühende Kugel fast über seinem Haupte stehen und den Schatten des Kaiphas geduckt neben dem Löwenschweif liegen und sagte leise und gleichmütig: Es geht auf Mittag. Wir haben uns vom Gespräch fortreißen lassen. Dabei müssen wir die Sache weiterführen. Nachdem er sich in gewählten Ausdrücken beim Hohenpriester entschuldigt hatte, bat er ihn, auf einer Bank im Schatten eines Magnolienbaums zu warten, bis er die übrigen Personen zur letzten kurzen Beratung hergebeten und noch eine weitere mit der Hinrichtung zusammenhängende Anordnung getroffen habe. Kaiphas verneigte sich höflich, wobei er die Hand zum Herzen führte und blieb im Garten, während Pilatus zum Balkon im Säulengang zurückkehrte. Dem wartenden Schreiber gebot er, den Legaten der Legion, den Tribunen der Kohorte, die beiden Mitglieder des Synedrion und schließlich den Kommandanten der Tempelwache, die auf der unteren Terrasse in einem runden Springbrunnenpavillon warteten, in den Garten zu bitten. Pilatus fügte hinzu, er werde auch gleich kommen und begab sich ins Innere des Palastes. Während der Schreiber die Teilnehmer der Beratung zusammenrief, hatte der Prokurator in seinem durch dunkle Vorhänge vor der Sonne geschützten Gemach eine Zusammenkunft mit einem Mann, dessen Gesicht zur Hälfte von einer Kapuze verdeckt war, obwohl die Sonnenstrahlen ihn hier nicht stören konnten. Die Zusammenkunft war kurz. Der Prokurator raunte dem Mann ein paar Worte zu, worauf sich dieser entfernte. Durch den Säulengang gelangte Pilatus wieder in den Garten. Hier erklärte der Prokurator in Gegenwart der Herbestellten trocken und feierlich, er bestätigte das Todesurteil gegen Jeschua HaNazri und befragte die Mitglieder des Synedrion offiziell, welchen der Verbrecher er am Leben lassen solle. Nachdem ihm Varavan genannt worden war, sagte er sehr gut, befahl dem Schreiber, dies zu protokollieren und fügte, in der Hand die Schnalle pressend, die der Schreiber vom Sand aufgehoben hatte, feierlich hinzu, es ist Zeit. Sogleich stiegen alle Anwesenden die breite, von betäubend duftenden Rosenspalieren gesäumte Marmortreppe hinunter, stiegen immer tiefer hinab auf das Tor in der Palastmauer zu, das auf den weiten, glatt gepflasterten Platz führte, an dessen Ende die Säulen und Statuen der Arena aufragten. Kaum hatte die Gruppe vom Garten her den Platz betreten und das ihn beherrschende, umfängliche Steinpodest erstiegen, da blickte Pilatus mit zusammengekniffenen Augen um sich und überschaute die Situation. Der freie Raum, den er soeben durchschritten hatte, das heißt der Raum zwischen der Palastmauer und dem Podest, war leer. Doch dafür konnte Pilatus den Platz vor sich nicht sehen, denn die Menge hatte ihn verschlungen. Sie hätte auch das Podest und den freien Raum überflutet, wäre sie nicht linker Hand von einer dreifachen Reihe Sebaster-Soldaten und rechts von einer ebensolchen Reihe Soldaten einer iturräischen Hilfskohorte daran gehindert worden. Pilatus erstieg also das Podest, presste noch immer die überflüssige Schnalle in der Faust und kniff die Augen zu. Das tat er nicht, weil die Sonne ihn geblendet hätte, nein. Er wollte die Gruppe der Verurteilten nicht sehen, die, wie er wohl wusste, jetzt hinter ihm aufs Podest geführt wurde. Kaum war die weiße, purpurgefütterte Toga hoch droben auf dem Fels am Ufer des Menschenmeeres erschienen, da schlug dem blicklosen Pilatus eine Lautwelle in die Ohren. Ha! Ha! Ha! Sie begann zaghaft, irgendwo hinten bei der Rennbahn, schwoll dann donnergleich an, hielt sich ein paar Augenblicke und flaute wieder ab. Sie haben mich gesehen, dachte der Prokurator. Die Welle erreichte den Tiefpunkt nicht und wuchs unerwartet wieder an, schwankte, wurde lauter als beim ersten Mal, und auf dem Kamm der zweiten Welle brodelten wie Gischt auf einer Meereswoge Pfiffe und vereinzelte das Dröhnen übergellende Frauenschreie. Man hat die Gefangenen aufs Podest geführt, dachte Pilatus. Und die Schreie kommen von Frauen, die eingequetscht wurden, als die Menge vorwärts wogte. Er wartete einige Zeit, wohl wissend, dass keine Macht der Erde jetzt die Menge zum Schweigen gebracht hätte, ehe sie alles, was sich in ihr angesammelt, herausgestöhnt hatte und von selbst verstummte. Als dieser Moment gekommen war, hob der Prokurator den rechten Arm und der letzte Lärm verebbte. Im Namen des Kaisers und Imperators! Da schlug ihm mehrere Male ein eiserner, abgehackter Schrei in die Ohren. Die Zenturien hatten die Lanzen und Feldzeichen hochgehoben und schrien furchterweckend: Es lebe der Kaiser! Pilatus riss den Kopf hoch und stieß ihn der Sonne entgegen. Unter seinen Lidern loderte grünes Feuer und versengte ihm das Gehirn. Und weit über die Menge hin flogen heiser die aramäischen Worte: Die vier Verbrecher, die in Jerusalem wegen Mordes dingfest gemacht wurden, sind wegen Aufwiegelei und wegen Beleidigung von Gesetz und Glauben zum schwerlichen Tod am Kreuz verurteilt. Die Hinrichtung wird ohne Aufschub auf dem Schädelberg vollzogen. Die Namen der Verbrecher sind Dismas, Gestas, Varavan und Yeshua an Nazri. Da stehen sie vor euch, gerichtet aber werden nur drei von ihnen. Denn laut Gesetz und Sitte schenkt der großmütige Kaiser und Imperator zu Ehren des Osterfestes einem der Verurteilten, ausgewählt vom kleinen Synedrion und bestätigt von der römischen Macht, sein verachtungswürdiges Leben. Der Name dessen, der jetzt vor aller Augen freigelassen wird, ist: War das alles? Es war alles. Den Namen. Varavan! Da war ihm, als berste dröhnend die Sonne über ihm und gösse ihm Feuer in die Ohren. In diesem Feuer tobte Brüllen, Kreischen, Stöhnen, Lachen und Pfeifen. Pilatus drehte sich um und ging über das Podest zurück zu den Stufen, nichts anderes beachtend als das bunte Schachbrettmuster zu seinen Füßen, um nicht fehlzutreten. Er wusste, dass jetzt hinter seinem Rücken ein Hagel von Datteln und Bronzemünzen aufs Podest niederprasselte, und dass in der brüllenden Menge die Menschen einander quetschten und auf die Schultern stiegen, um mit eigenen Augen das Wunder zu schauen, wie ein Mensch den Fängen des Todes entrissen wurde, wie die Legionäre ihm die Schnur lösten und ihm dabei ungewollt brennenden Schmerz an den beim Verhör verrenkten Handgelenken zufügten, wie er ächzend das Gesicht verzerrte und doch ein sinnloses, irres Lächeln zeigte. Pilatus war gewiss, dass die Eskorte schon die drei Verbrecher mit gebundenen Händen zur Seitentreppe führte, um sie auf die Straße nach Westen aus der Stadt hinaus zum Schädelberg zu bringen. Erst nachdem er das Podest verlassen hatte und sich hinter ihm befand, öffnete er die Augen. Denn er wusste sich nunmehr in Sicherheit. Er würde die Verurteilten nicht mehr sehen. Zweiter Teil: Die Kreuzigung. Die Sonne senkte sich bereits über dem Schädelberg herab, den jetzt ein doppelter Sperrring umgab. Halleluja. Halleluja. Die Zenturie, unter dem Kommando von Markus Rattenschlechter, kam auseinandergezogen zu zwei Ketten längs der Straße, zwischen denen unter dem Geleit der Geheimwache die drei Verurteilten auf einem Fuhrwerk gebracht wurden. Weiße Bretter um den Hals, auf denen jeweils in zwei Sprachen, Aramäisch und Griechisch, die Worte Schächer und Meuterer standen. Dem Fuhrwerk der Verurteilten folgten andere Wagen, beladen mit frisch gehobelten Pfählen, mit Querbalken, mit Stricken, Spaten, Eimern und Äxten. Ebenfalls auf diesen Fuhrwerken saßen die sechs Henker. Hinter ihnen ritten der Centurio Marcus, der Chef der Tempelwache von Jerusalem, und der Mann mit der Kapuze, den Pilatus im verdunkelten Gemach des Palastes flüchtig gesprochen hatte. Den Beschluss der Prozession bildete eine Kette von Soldaten. Und dann kamen etwa 2000 Neugierige, die die höllische Hitze nicht scheuten und bei dem prickelnden Schauspiel dabei sein wollten. Den Neugierigen aus der Stadt hatten sich schaulustige Pilger angeschlossen, die man ungehindert der Prozession folgen ließ. Unter den dünnen Schreien der Ausrufer, die die Kolonne begleiteten und wiederholten, was Pilatus mittags verkündet hatte, bewegte sich die Prozession den Schädelberg hinauf. Seit die Prozession den Gipfel des Berges erreicht hatte, waren schon mehr als 3 Stunden vergangen und die Sonne senkte sich, wie gesagt, auf den Schädelberg herab. Aber die Hitze war noch immer unerträglich und die Soldaten der beiden Sperrketten litten unter ihr und unter der Langeweile, verfluchten die drei Schächer aus tiefstem Herzen und wünschten ihnen aufrichtig einen schnellen Tod. Als die 4. Stunde der Hinrichtung anbrach, befand sich zwischen den beiden Sperrketten entgegen allen Erwartungen kein Mensch mehr. Die Sonne hatte die Menge ausgedörrt und nach Jerusalem zurückgetrieben. Innerhalb der beiden Ketten waren nur noch 2 herrenlose Hunde. Aber auch an ihnen zehrte die Hitze. Mit hängender Zunge lagen sie da, hechelten und achteten nicht der grünrückigen Eidechsen, der einzigen Lebewesen, die die Sonne nicht fürchteten, und zwischen den glühenden Steinen und kriechenden Dornengewächsen hin und her huschten. Der Centurio Marcus Rattenschlechter erlaubte seinen Soldaten, die Helme abzunehmen und sich mit angefeuchteten weißen Tüchern zu bedecken. Aber sie mussten mit der Lanze in der Hand stehen bleiben. Er selbst trug ebenfalls ein Tuch, aber kein feuchtes, sondern ein trockenes. Unweit von der Henkersgruppe wanderte er auf und ab. Er hatte nicht einmal die Silberbeschläge in Form von Löwenköpfen von seinem Gewand gelöst, hatte nicht einmal Beinschienen, Schwert und Dolch abgelegt. Die Sonne schlug auf ihn ein, doch sie tat ihm keinen Schaden. Und auf die Löwenköpfe warf man besser keinen Blick, denn der blendende Glanz des in der Sonne kochenden Silbers stach in die Augen. Der Mann mit der Kapuze hatte sich unweit der drei Kreuze auf einen dreibeinigen Schemel niedergelassen und saß unbekümmert und regungslos da, wobei er ab und zu vor Langeweile mit einem Stöckchen im Sand kratzte. Wenn gesagt wurde, hinter der Kette der Legionäre sei kein Mensch mehr gewesen, so ist das nicht ganz richtig. Ein Mensch war da, doch konnten nicht alle ihn sehen. Er befand sich nicht da, wo der Zugang zum Berg offen gelassen und von wo die Hinrichtung am besten zu sehen war, sondern im Norden des Hügels, wo dieser nicht sanft geneigt und zugänglich, sondern uneben war, mit Felsspalten und Einschnitten, wo ein kränkliches Feigenbäumchen in einem Felsenriss der gottverfluchten, wasserlosen Erde gekrallt, mühsam zu leben versuchte. Unter diesem Bäumchen, das keinerlei Schatten gab, hatte sich der einsame Mann, kein Teilnehmer, sondern ein Zuschauer der Hinrichtung, niedergelassen. Und hier saß er auf einem Stein von Anbeginn, das heißt, schon seit 4 Stunden. Ja, um die Hinrichtung zu beobachten, hatte er sich nicht den besten, sondern den schlechtesten Platz ausgesucht. Dennoch konnte er von hier die Kreuze sehen und er konnte hinter der Sperrkette die beiden funkelnden Flecke auf der Brust des Centurios sehen. Und das war für einen Menschen, der offenkundig unbemerkt und unbehelligt bleiben wollte, vollkommen genug. Schwermütig seufzte er, öffnete den auf seinen Wanderungen verschlissenen, ehemals blauen, jetzt schmutzig-grauen Talit und entblößte die Brust, über die schmutziger Schweiß lief. Bald hob er in unerträglicher Qual die Augen zum Himmel und beobachtete die drei Geier, die seit langem hoch droben weite Kreise zogen, im Vorgefühl des baldigen Festmahls. Bald richtete er den hoffnungslosen Blick zur gelben Erde und starrte auf den halb zerfallenen Hundeschädel und die drumherum huschenden Eidechsen. Seine Qual war so groß, dass er zeitweilig Selbstgespräche führte. Oh, ja, oh, ja. Oh, ja, ein hirnloses Weib, ein Feigling, ein Aas bin ich, kein Mensch. Er verstummte, nickte. Dann trank er aus der Holzflasche warmes Wasser, belebte sich wieder, griff bald nach dem Messer, das er unter dem Talit auf der Brust barg, bald nach dem Pergament, das neben einem Stöckchen und einem Tuschefläschchen vor ihm auf dem Stein lag. Auf diesem Pergament stand bereits die Schrift: Die Minuten eilen. Ich, Levi Matthäus, bin auf dem Schädelberg und der Tod ist noch immer nicht eingetreten. Weiter: Die Sonne senkt sich, doch der Tod tritt nicht ein. Jetzt schrieb Levi Matthäus mit dem zugespitzten Stöckchen mutlos: Gott, wofür zürnst du ihm? Schicke ihm den Tod. Gott, wofür zürnst du ihm? Schicke ihm den Tod. Gott, wofür zürnst du ihm? Schicke ihm den Tod. Als er dies geschrieben hatte, schluchzte er trocken auf und kratzte sich abermals die Brust blutig. Der Grund für Levis Verzweiflung waren das furchtbare Missgeschick, das Jeschua und ihn ereilt, und der verhängnisvolle Fehler, den er, Levi, seiner Meinung nach begangen hatte. Vorgestern waren er und Jeschua in Bethanien bei Jerusalem Gäste eines Gemüsegärtners gewesen, dem Jeschuas Predigten wohl gefielen. Den ganzen Vormittag waren sie dem Gärtner bei der Arbeit zur Hand gegangen und sie wollten gegen Abend, wenn es schon kühl war, nach Jerusalem zurückkehren. Aber Jeschua hat es aus irgendwelchen Gründen eilig sagte, er habe in der Stadt unaufschiebbare Dinge zu erledigen und wanderte schon gegen Mittag alleine los. Das war Levi Matthäus' erster Fehler gewesen. Warum? Warum nur hatte er ihn allein ziehen lassen? Am Abend konnte Matthäus nicht nach Jerusalem gehen. Ganz plötzlich warf ihn eine schlimme Krankheit nieder. Er hatte Schüttelfrost, sein Körper glühte, er klapperte mit den Zähnen und verlangte dauernd zu trinken. Er konnte nirgendwo hingehen. Im Schuppen des Gemüsegärtners lag er auf einer Pferdedecke bis Freitag früh. Dann verließ ihn die Krankheit so plötzlich, wie sie gekommen war. Wiewohl noch schwach und mit zitternden Beinen, verabschiedete er sich, vom Vorgefühl eines Unglücks gepeinigt, von dem Gastfreund und begab sich nach Jerusalem. Dort erfuhr er, dass seine Ahnung ihn nicht getrogen hatte und ein Unglück geschehen war. Levi war in der Menge und hörte den Prokurator das Urteil verkünden. Als die Verurteilten zum Schädelberg gebracht wurden, lief Levi Matthäus inmitten der Neugierigen neben der Sperrkette her und bemühte sich, Jeschua unbemerkt Zeichen zu geben, dass er, Levi, hier sei, bei ihm, dass er ihn auf seinem letzten Wege nicht im Stich ließ, und flehte, der Tod möge Jeschua möglichst schnell ereilen. Allein Jeschua schaute in die Ferne, in die Richtung, wohin er gebracht wurde, und sah Levi nicht. Als die Prozession eine halbe Vers zurückgelegt hatte, kam dem Matthäus, den die Menge unmittelbar an der Sperrkette hin und her rempelte, ein einfacher und glücklicher Gedanke. Und sofort bedachte er sich, hitzig wie er war, mit Flüchen, dass er nicht früher darauf verfallen war. Die Soldaten gingen nicht in geschlossener Kette, es gab Zwischenräume. Wenn er es geschickt anstellte und genau berechnete, konnte er gebückt zwischen zwei Legionären hindurchspringen, das Fuhrwerk erreichen und sich hinaufschwingen. Dann war Jeschua vor den Qualen gerettet. Ein Augenblick würde genügen, um Jeschua ein Messer in den Rücken zu stoßen und ihm zuzurufen, Jeschua, ich rette dich und gehe mit dir. Ich, Matthäus, dein treuer und einziger Jünger. Und wenn ihm Gott dann noch einen freien Augenblick gewährte, konnte er sich noch selber das Messer in den Leib stoßen, um dem Tod am Kreuz zu entgehen. Im Übrigen war dies Levi, dem ehemaligen Zöllner, ziemlich gleichgültig. Es interessierte ihn wenig, wie er starb. Er wollte nur, dass Jeschua, der keinem Menschen je Böses getan hatte, keine Qualen erlitte. Der Plan war sehr gut, aber Levi hatte kein Messer bei sich. Auch besaß er kein Geld. Wieder sich selber rasend, drängte sich Levi aus der Menge und rannte zurück in die Stadt. In seinem glühenden Kopf hüpfte nur der eine fiebrige Gedanke, dass er jetzt sofort, gleich viel wie, in der Stadt ein Messer beschaffen und die Prozession wieder einholen müsse. Er lief bis zum Stadttor, zwängte sich durchs Gedränge der in die Stadt strudelnden Karawanen und erblickte linker Hand die offene Tür eines Brotladens. Schwer atmend, nach raschem Lauf durch die glühende Straße, zwang sich Levi zur Ruhe, betrat gemessen den Laden, grüßte die Besitzerin hinterm Ladentisch und bat sie, ihm vom Wandbrett den obersten Brotlaib herunterzureichen, der ihm besser gefalle als die anderen. Als sie sich abwandte, griff er blitzschnell vom Ladentisch das Beste, was es jetzt für ihn geben konnte, ein rasiermesserscharfes, langes Brotmesser, und stürzte aus dem Laden. Ein paar Minuten später war er schon wieder auf der Straße nach Jaffa. Aber die Prozession war nicht mehr zu sehen. Er lief. Ab und zu musste er sich in den Staub werfen und ein Weilchen unbeweglich verschnaufen. So lag er dann zur Verwunderung derer, die auf Mauleseln oder zu Fuß nach Jerusalem strebten. Er lag und hörte sein Herz nicht nur in der Brust hämmern, sondern auch im Kopf und in den Ohren. Wieder zu Atem gekommen, sprang er auf und lief weiter, doch immer langsamer und langsamer. Als er endlich in der Ferne die Staubwolken der langen Prozession sah, hatte diese bereits den Fuß des Schädelberges erreicht. O Gott, stöhnte Levi, denn er begriff, dass er zu spät kommen würde, und er kam zu spät. Als die vierte Stunde der Hinrichtung verflossen war, erreichten Levis Qualen den höchsten Grad, und fürchterlicher Grimm befiel ihn. Er erhob sich von dem Stein, schleuderte das, wie er jetzt glaubte, nutzlos gestohlene Messer zu Boden, zertrat die Flasche und beraubte sich damit des Wassers, riss die Kefiye vom Kopf, krallte die Hände ins schüttere Haar und begann sich selber zu verfluchen. Er verfluchte sich, schrie sinnlose Worte hinaus, brüllte und spuckte aus und schmähte Vater und Mutter, die ihn als Dummkopf in die Welt gesetzt hätten. Als er sah, dass seine Flüche und Schmähreden keine Wirkung hatten und in der Sonnenglut alles beim Alten blieb, ballte er die sehnigen Fäuste, schwang sie mit verzerrtem Gesicht zum Himmel gegen die Sonne, die immer tiefer herabkroch, die Schatten verlängerte und sich entfernte, um ins Mittelländische Meer zu stürzen, und forderte von Gott ein sofortiges Wunder. Er verlangte, Gott solle Jeschua alsbald den Tod schicken. Als er die Augen öffnete, sah er, dass auf dem Hügel die Dinge unverändert waren. Die Sonne sandte ihre Strahlen auf den Rücken der Gerichteten, die mit den Gesichtern nach Jerschalaim blickten. Ich verfluche dich, Gott! Taub bist du, denn wärst du nicht taub, so würdest du mich hören und dich sofort töten! Mit verkniffenem Gesicht wartete Levi auf den Feuerstrahl, der vom Himmel auf ihn fallen und ihn niederschmettern würde. Doch der Feuerstrahl blieb aus. Und Levi fuhr fort, mit geschlossenen Augen giftige Schmähreden gen Himmel zu schreien. Er schrie, wie grenzenlos enttäuscht er sei und dass auch noch andere Götter und Religionen existierten. Ja, ein anderer Gott hätte niemals zugelassen, dass ein Mensch wie Jeschua am Kreuz von der Sonne verbrannt würde. Geirrt habe ich mich, du bist ein Gott des Bösen! Oder sind deine Augen vom Qualm der Räucherpfanne im Tempel vernebelt und deine Ohren unfähig geworden, etwas anderes zu hören als die Posaunentöne der Priester? Du bist kein allmächtiger Gott, ein finsterer Gott bist du! Ich verfluche dich, du Gott der Schächer, ihr Beschützer und ihre Seele! In diesem Moment blies dem ehemaligen Zöllner etwas ins Gesicht, und zu seinen Füßen raschelte es. Als es nochmals blies, schlug er die Augen auf und sah, dass sich die Welt, sei es unter dem Einfluss seiner Verwünschungen oder aus anderen Gründen, verändert hatte. Yusuf! Die Sonne war verschwunden, ohne das Meer erreicht zu haben, in dem sie allabendlich versank. Sie war verschluckt worden von einer dreuenden Gewitterwolke, die stetig von Westen her heraufzog. Ihre Ränder brodelten schon in weißem Gischt und ihr schwarzer Qualmbauch flackerte gelblich. In ihr grummelte es und von Zeit zu Zeit zuckten Feuerfäden hervor. Über die Straße nach Jaffa, durch das kärgliche Gihontal, über die Zelte der Pilger flogen, vom plötzlichen Wind getrieben, Staubsäulen dahin. Levi verstummte und grübelte, ob das Gewitter, das ihr Schalaim gleich zudecken würde, im Schicksal des unglücklichen Jeschua eine Wende bringen mochte. Er blickte auf die Feuerfäden, die die Wolke zerschnitten, und flehte, ein Blitz möge Jeschuas Kreuz treffen. Voller Reue schaute er in den klaren Himmel, soweit ihn die Wolke noch nicht verschlungen hatte und wo die Geier die Flügel breiteten, um dem Gewitter zu entfliehen. Und er dachte, dass seine Verwünschungen sinnlos übereilt gewesen waren, denn jetzt würde Gott ihn nicht mehr erhören. Levi richtete den Blick zum Fuß des Hügels, starrte dorthin, wo zerstreut die Reiter Ala stand, und sah deutlich, dass dort bedeutende Veränderungen vor sich gegangen waren. Hastig rissen die Soldaten die Lanzen aus der Erde, warfen die Umhänge über, die Pferdewärter kamen zur Straße gelaufen und führten die Rappen am Zügel. Die Ala wurde zurückgezogen, so viel war sicher. Levi schirmte das Gesicht mit der Hand vor dem peitschenden Staub, spuckte aus und bemühte sich zu ergründen, was der Abzug der Reiterei bedeutete. Als er weiter nach oben blickte, sah er eine kleine Gestalt in purpurner Soldatenchlamis zur Richtstätte hinaufsteigen.